Tralala, tralala, tralala, tralala. Überall auf der Welt spielt man Fußball wunderbar. Auch in Frankfurt am Main rollt das Leder, das ist klar. Unsere Eintracht wird Meister, die Hoffnung ist ganz groß. Drum auf, ihr Freunde, an die Betze, es geht los. Sie stürmt wie nie zuvor und schießt das nächste Tor. Und Fans und Freunde singen jetzt im Chor. Willst du schauen zum Himmel hinein? Komm zu uns nach Frankfurt am Main. Viele tausend jubeln im Chor, Eintracht noch ein Tor. Fußball spielt sie schön wie im Traum, herrlich ist das Spiel anzuschauen. Siegen ist nun einmal ihr Ziel in diesem schönen Spiel. Ihr wart in Spanien und in Italien, ihr kennt die ganze Welt. Wir sind die Fans und stets eure Freunde, weil uns die Eintracht gefällt. Wer einmal die Eintracht gesehen, wird bestimmt zu ihr wieder gehen. Schöner kann's im Himmel nicht sein, als in Frankfurt am Main. Hast du Sorgen, mein Freund? Ach, das ist nicht so gemeint. Geh zur Eintracht, mein Freund, weil die Sonne heute scheint. Selbst bei Regen und Wind habt ihr alles gut gemacht. Ihr habt gesiegt, dass uns das Herz im Leibe lacht. Sie stürmt wie nie zuvor und schießt das nächste Tor. Und Fans und Freunde singen jetzt im Chor. Willst du schauen zum Himmel hinein? Komm zu uns nach Frankfurt am Main. Viele tausend jubeln im Chor, Eintracht noch ein Tor. Fußball spielt sie schön wie im Traum, herrlich ist das Spiel anzuschauen. Siegen ist nun einmal ihr Ziel in diesem schönen Spiel. Ihr wart in Spanien und in Italien, ihr kennt die ganze Welt. Wir sind die Fans und stets eure Freunde, weil uns die Eintracht gefällt. Wer einmal die Eintracht gesehen, wird bestimmt zu ihr wieder gehen. Schöner kann's im Himmel nicht sein, als in Frankfurt am Main. Und als bei der Eintracht der Frankfurt.